Jüngst gab das Staatliche Amt für Briefmarkenemission 3 einzelne Briefmarken heraus, die 3 klassische medizinische Werke über Choreomedizin vorstellen. Auf den Briefmarken sind die 3 medizinische Werke über Choreomedizin, Hyangyak Jipsongbang, Yuwang Ruchi und Dongi Bogam, sowie Porträts von deren Verfassung dargestellt. Die Choreomedizin, die sich von den nationalen Medizinen anderer Länder im Osten in Theorien und Heilmethoden unterscheidet, hat ihre eigenen Merkmale. Sie ist ein wertvolles medizinisches Erbe, das entsprechend den Lebensgewohnheiten und dem Körperbau der Koreaner entwickelt wurde. Außerdem wurde für einzelne Briefmarken über den koreanischen Tiger herausgegeben.